Bist ja ein ganz hübscher Kerl, mein Kleiner. Halbes Kilo sicherlich. Ja, vielleicht nicht ganz. Aber 350 Gramm hast du bestimmt. Aber das reicht ja nicht. Ach was. Hau ab und grüß mir deine Kleine. 350 Gramm hätten ja doch nicht gereicht. Hey, Sie, Gentlemen. Senior. Sagen Sie mir mal, Sir, den wievielten haben wir heute eigentlich? Heute? Ja, heute. Ja, warten Sie mal, Senior. Wir müssen heute den 12., 14., 15., warten Sie mal. Nee, so genau brauche ich das gar nicht, Sir. Wenn Sie mir wenigstens das Jahr sagen könnten. Das Jahr? Na, auf den Monat genau kann ich es Ihnen schon sagen. Wir haben Mai. Ja, und das Jahr? 1925, natürlich. Aber warten Sie mal, ich überlege gerade, wir müssen so den 18. oder 19. heute haben. Den 18. oder 19. Mai. 1925, natürlich. Wenn ich bloß genau wüsste, ob es der 18. oder der 19. ist. Ja, aber das mit dem 1925, das wissen Sie genau. Aber ja, nur den Tag, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber sagen Sie mal, Senior, wussten Sie wirklich nicht, dass wir 1925 haben? Nee, hatte ich vergessen. Hab schon ein paar Jahre lang nicht mehr gefragt. Ist aber auch egal. Dass Mai ist, das ist schon wichtiger. Da geht jetzt also der Sommer los. Ne? Schöne Aussicht. Das ist nämlich wichtig für unser einen. Da kann man nämlich draußen schlafen. Ja, ich verstehe. Ja? Können Sie das wirklich verstehen? Sie? Wo Sie doch Polizist sind? Sind Sie doch, nicht? Jawohl, bin, Senior. Ja, da haben Sie doch nachts ein Bett. Und im Winter einen Ofen. Allerdings, Senior. Ja, sehen Sie, das hab ich nämlich nicht. Und deshalb interessieren mich bloß die Monate, ob es Mai ist oder Dezember. Das ist nämlich ein Unterschied. Ich verstehe, Senior. Ja, welches Jahr es ist, ist mir ganz egal. Meinetwegen kann es 1925, 45 oder 65 sein. Ganz egal. Wenn es bloß Mai ist, bleibt ja doch immer dasselbe. Im Sommer ist es warm und im Winter nicht. Und solche wie mich gibt es ja auch immer. Ganz egal, in welchem Jahr. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Weshalb ich eigentlich überhaupt gefragt habe. Gewiss, Senior. Ach, Sie brauchen übrigens nicht immer Senior zu mir zu sagen. Oh, warten Sie mal. Sehen Sie das? Ach Gott. Wieder nicht mehr. Plus 350. Ach, du hast aber Schwein gehabt. Ja, sagen Sie, was machen Sie denn eigentlich hier? Aha, so. Jetzt ist es soweit, habe ich mir es doch gedacht. Sie sind ein Polizist und da können Sie wohl nicht anders. Also, was ich mache, sehen Sie doch. Ich angle. Ja, ja, aber Sie werfen die Fische ja immer wieder ins Wasser. Das ist wohl verboten hier bei Ihnen in Spanien, oder? Aber nein. Ich verunreinige wohl Ihr Hafenwasser mit meinen Fischen, wie? Aber im Gegenteil, Senior. Hier können Sie reinwerfen, was Sie wollen. Aber wenn ich fragen darf, Sie fischen wohl bloß zum Spaß, zur Unterhaltung ein bisschen, wie? Nee. Ich angle, weil ich Hunger habe. Ja, aber... Das müssen Sie doch zugeben, es sind doch alle viel zu klein, wenn man richtigen Hunger hat. Noch nicht mal ein Pfund. Aber Sie haben doch schon 6 oder 7 wieder ins Wasser geworfen. Ja, sehen Sie, Sir, wenn ich da so einen Kleinen an der Angel habe, dann tut er mir eben leid. Verstehen Sie, sind doch alle viel zu klein für meinen Hunger. Ich könnte ja hier einen auf die Kante legen und 3, 4 von der Sorte, die würden schon reichen. Aber vielleicht kriege ich gar keinen mehr. Und dann liegt der eine hier auf dem Pflaster und verreckt und mir nützt es nichts und ihm auch nicht. Da werfe ich Sie lieber wieder rein. Ja, Sir. Ja, aber ich verstehe ja, aber nicht... Wissen Sie, Sir, ich habe gedacht, Sie würden mich nach was ganz anderem fragen. So? Ja. Nach meinen Papieren zum Beispiel. Ach, da besteht doch gar keine Veranlassung. Sie führen sich doch ganz ordentlich auf. Sie angeln hier, schön. Was soll ich Sie denn da nach Ihren Papieren fragen? Ich habe nämlich keine. Ach nein. Nein. Nun? Nun nehmen Sie mich hops, was? Ach, nein, Sie führen sich doch ganz ordentlich auf. Gar keine Veranlassung. So? Das ist für Sie gar keine Veranlassung? Da sind Sie aber auch der einzige Polizist, für den das keine Veranlassung ist. Da hätten Sie mal Ihre Kollegen in Holland, Belgien und Frankreich sehen sollen. Aber sagen Sie, Das ist doch wohl sehr schlimm, keine Papiere. Das muss doch furchtbar sein. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Da haben Sie aber genau recht. Und ob das furchtbar ist. Ja, aber wo haben Sie denn Ihre Papiere gelassen? Oh, tja. Ja, was sind Sie denn eigentlich für ein Landsmann? Amerikaner. Amerikaner? Ja, warum fahren Sie denn da nicht heim und lassen Sie sich neue geben? Na, glauben Sie, dass mir einer welche gibt? Aber natürlich, in Ihrem Heimatland. Ja, haben Sie gedacht, Kuchen. Kein Mensch gibt mir welche. Die kennen mich gar nicht. Wissen Sie, was die mir gesagt haben? Es gäbe mich gar nicht. Die wollen nicht mal glauben, dass ich geboren bin. So ist das. Madonna. Jawohl, so ist das. Können Sie mir glauben? Ja, was machen Sie denn nun? Tja, ist gar nicht so einfach. Ja, das will ich aber glauben. No, Sir, das ist alles nicht so einfach. Ich weiß auch gar nicht, wie ich Ihnen das gleich erzählen soll. Passen Sie mal auf. Wissen Sie, was eine Laus ist? Boah, aber ja, natürlich. Also, das wissen Sie, schön. Dann wissen Sie vielleicht auch, wie es in einem Uhrwerk aussieht. Ja, natürlich. Mein Vater war doch Uhrmacher. Ist ja wunderbar. Also, dann stellen Sie sich mal so ein Uhrwerk vor. Nicht so ein gewöhnliches, nicht von Wecker. Nee, von einer Kirchturmuhr, so 10 Meter im Durchmesser. Und lauter große Wagenräder, die da drin kreisen. Und können Sie sich das vorstellen? Ja, ja, natürlich. Na gut. Und nun denken Sie sich mal, auf einem von diesen Rädern, auf dem größten vielleicht, da wohnt eine Laus. Nein. Och, nein, nein, nein. Nein, das ist ganz unmöglich. Da wohnen keine Läuse drauf. Die Räder, die werden ja dauernd gereinigt. Ach, Sie sollen sich das doch bloß mal vorstellen. Ach so. Ja, also auf dem größten Rad, da wohnt eine Laus. Und eines Tages, da schläft die Laus ein, das Rad macht einen Ruck und die Laus fällt runter. Gibt's aber gar nichts zu lachen, mein Lieber. Da gibt's gar nichts zu lachen. Das ist nämlich eine furchtbare Situation für so eine Laus. Da sitzt sie nämlich nun zwischen den Rädern und die Räder drehen sich, dass der Laus Hören und Sehen vergeht. Und sie muss hin und her springen, damit sie nicht totgequetscht wird von den Rädern. Hat keine ruhige Minute mehr im Leben. Madonna, das ist ja entsetzlich. Und ob das entsetzlich ist? So geht mir es nämlich schon seit 4 Jahren. Ach, Sie sind auch Uhrmacher, Senior. Ach was, ich bin Seemann. Aber von dem Rad bin ich runtergefallen, verstehen Sie? Ich meine natürlich keine Turmuhr, sondern die Politik sozusagen. Verstehen Sie das? Also das kommt mir nämlich alles wie ein Uhrwerk vor in der Politik. Die Staaten sind die Räder. Und das dreht sich alles und kreist. Ein richtiges Uhrwerk ist natürlich nicht, denn manchmal gibt es ja auch Krieg. Aber für die Laus ist es auch egal, ob die Uhr vor oder nach geht. Die Laus, die hat sich festzuhalten. Verstehen Sie? Hä? Ja, natürlich. Und Sie und ich, wir sind solche Läuse. Mehr nicht. Wir haben uns bloß festzuhalten. Und ich bin eben eingeschlafen und runtergefallen. Amerika hieß das Rad. Und nun hupfe ich hin und her und habe keine Ruhe mehr, weil ich nicht zerquetscht werden will zwischen den Rädern, die Holland, Belgien, Frankreich und Amerika heißen. Aber raufkommen kann ich nun auch nicht mehr. Und dabei haben Sie Ihre Papiere verloren. Na ja doch. Wenn Sie keine Papiere mehr haben, dann dürfen Sie nicht mehr auf das Rad rauf und müssen hupfen. Madonna, wo war das denn? Was, wo? Ach, wo ich meine Papiere verloren habe? In Antwerpen. Ja, aber wie konnte denn das passieren? Ich bin eingeschlafen, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Aha, und dabei hat man sie Ihnen weggenommen. Nee, nicht weggenommen. Passen Sie mal auf. Ich will Ihnen das mal erzählen. Ich war auf der Tuscaloosa. Feines Schiff, ganz neu. Von Baltimore. Und da kamen wir eben mit Baumwolle nach Antwerpen und abends ging ich an Land. Bloß für eine Stunde, denn um 4 Uhr morgens wollten wir wieder auslaufen. Und um Mitternacht, da ging ich auch wieder pünktlich an Bord. Aber wie ich da so auf dem Scheldeck-Quay lang gehe, da steht da so eine Dame. Eine Dame, sage ich Ihnen. Madonna, blond? Nee, schwarz, so schwarz wie Sie. So schwarze Dame. Sehen Sie, und ich gehe an ihr vorbei. So, sehen Sie? Und auf einmal, da muss ich husten. Pardon, Madame. Oh, bitte. Ich dachte nämlich, ich hätte Sie erschreckt, habe ich gedacht. So, das haben Sie gedacht? Oh, habe ich gedacht. Aber sagen Sie mir, Mademoiselle, haben Sie eine Ahnung, wie spät es schon sein kann? Ich habe keine Uhr, mein Junge. Ist wohl schon sehr spät, was? Dann muss ich nämlich laufen, weil wir nämlich... Ach so, dann müssen Sie laufen. Sie sind wohl kein Gentleman? Na, aber natürlich bin ich ein Gentleman. So, Sie sind ein Gentleman. Na, und ob ich einer bin? Und da wollen Sie eine junge Dame mitten in der Nacht allein auf der Straße stehen lassen? Es können doch Einbrecher in der Nähe sein. Wo sind Einbrecher? Naja, Vielleicht ist es auch kein Einbrecher, sondern ein Mörder. Was? Na, kann man doch nicht wissen. Und ich bin nämlich so furchtsam. Yes, Sir. So kam das. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Und können Sie sich an die Laus vorhin erinnern? Ja, gewiss. Na, sehen Sie, so war das. Die Laus schlief ein. Das heißt, ich schlief ein. Und dann? Herrje. Mademoiselle. Mademoiselle! Und Mademoiselle, sag mir doch mal, wie spät es ist. Es ist ja schon hell. Ich hab doch keine Uhr, mein Kleiner. Drei? Vier? Was? Um Gottes Willen. Sechs schon. Die Tuscaloosa. Ach, Madonna. Und jetzt war sie weg. Ja, jetzt war sie weg. Es war sechs und um vier war sie ausgelaufen. Weg. Yes, sir. Ja, und die Dame? Ach, die Dame. Die Tuscaloosa. Weg, vorbei. Nichts zu ändern. Die Sonne schien, der Himmel war blau, Spatzen pfiffen. Vorbei. Ja, da bin ich gegangen und habe mich auf eine Bank gesetzt. Und in Cheldecay, dahin, wo die Tuscaloosa gelegen hatte. Und wo jetzt so ein großer, leerer Platz am Pier war. Erst habe ich gedacht, ich sollte heulen. Aber dann habe ich mich langgelegt und wollte ein bisschen schlafen. Ich hätte auch geschlafen, da am Cheldecay, in der Sonne. Aber wissen Sie, da kam so ein Kollege von Ihnen, Sir. Genauso einer wie Sie. Nur, dass der ein bisschen anders war. Nee, eigentlich war der nicht anders. Sie sind anders. Der andere war so, wie Sie alle sind. Wissen Sie, Ihre Kollegen, die kann man doch schon an der Stimme erkennen. Was machen Sie denn hier? Ja, das sehen Sie doch. Werden Sie nicht frech. Haben wohl kein Nachtquartier gehabt. Wo haben Sie denn geschlafen heute Nacht? Herrje, was Sie auch alles wissen wollen. Bei einer Dame habe ich geschlafen. Sie sind Engländer? Nee, Amerikaner. Aha. Yes, Sir. Und nun lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe nichts mit Ihnen zu tun. Aber ich mit Ihnen. Ich bin von der Polizei. Oh, da haben Sie aber Schwein, das ist ein schöner Job. Haben Sie Sorgen oder was wollen Sie von mir? Sie sind Seemann, was? Yes, Sir. Haben Sie vielleicht einen Posten für mich? Wie heißt Ihr Schiff? Tuscaloosa. Tuscaloosa? Die ist heute Morgen rausgegangen, um vier. Was Sie auch alles wissen. Sie dachten wohl, das wäre eine Neuigkeit für mich. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Und was denn für Papiere? Na, Ihren Pass oder so. Hab ich nicht. Na dann Ihr Seefahrtsbuch. Mein was? Mein... Ach, du liebes Bisschen. Ach, du liebes Bisschen. Na, das zeigen Sie schon her. Also mein Seefahrtsbuch, wissen Sie, wenn Sie das nämlich meinen sollten, dann muss ich Ihnen, dann müssen Sie nämlich wissen... Also reden Sie nicht so viel, Mann. Ja, also wenn Sie das nämlich meinen sollten, dann müssen Sie nämlich wissen, ja, das ist heute Morgen in See gestochen, Glock 4. Wie? Da kommen Sie schon zur Sache, Mann. Was heißt in See gestochen? Mit der Tuscaloosa. Ach so. Ach so. Na, dann kommen Sie mal mit. Wieso denn? Wohin denn? Das werden Sie ja sehen. Sie heißen? Bill Gay. Aber wozu wollen Sie das eigentlich wissen? Sie wollen also nicht. Na gut. Ihre Staatsangehörigkeit? USA. Beweise? Was denn für Beweise? Ihre Papiere. Ja, das habe ich Ihrem Herrn da doch schon gesagt. Ohne Ausweispapiere. Na, haben Sie was gefunden, Stratton? Nein, Herr Kommissar, ist nicht drin. Wo denn drin? Wir haben bloß mal nachgesehen, ob Sie in unserer Sammlung sind, in unserem Verbrecheralbum. Sie denken wohl, ich wäre ein Verbrecher. Ja, lassen wir das. Sagen Sie mir, was wollen Sie denn jetzt machen? Ich? Ach, wissen Sie, Herr Kommissar, das weiß ich auch noch nicht so genau. Möchten Sie gern nach Frankreich? Ich? Nee, wieso denn? Nur nach Deutschland? Nach Deutschland? Nee. Nach Holland? Aber wieso denn? Ja, irgendwo müssen Sie doch bleiben, Mann. Ja, wissen Sie, Herr Kommissar, mir wäre es am liebsten, ich blieb hier. Ja, bei uns wäre das nicht so lieb. Ach so. Ja, aber warum denn nicht? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Und stellen Sie sich nicht so an, Mann. Sie haben keine Papiere, kein Mensch weiß, wer Sie sind, was für einer Sie sind. Aber das sehen Sie doch. Eben. Wir möchten hier in Belgien nicht gerne die Verantwortung für Sie übernehmen. Deshalb werden Sie jetzt nach Holland reisen, das heißt, wenn Ihnen Frankreich oder Deutschland nicht lieber ist. Nee, nicht nach Deutschland. Also nach Holland. Straten. Ja, Kommissar. Ja, aber ich mag die Holländer gar nicht. Ist mir ganz egal, ob Sie Holländer mögen oder nicht, machen Sie das gefälligst mit den Holländern ab. In Frankreich wären Sie am besten aufgehoben gewesen, aber da wollen Sie ja nicht. Nach Deutschland auch nicht, ist Ihnen anscheinend nicht gut genug. Gehen Sie eben nach Holland. Basta. Eine andere Grenze haben wir nicht. Und Ihretwegen schaffen wir uns auch keine neue an. Aber warum denn über die Grenze? Sollen wir sie vielleicht lieber in die Nordsee schmeißen? Na also, wissen Sie, Herr Kommissar, wenn es nach mir ginge, dann blieb ich am liebsten hier in Antwerpen. Es geht aber nicht nach Ihnen. Aber das wäre mir wirklich das Liebste. Aber uns nicht. Wir wollen nichts mit Ihnen zu tun haben, Mann. Kapieren Sie das nicht? Aber warum denn bloß nicht? Weil keiner weiß, wer Sie sind. Wissen Sie was? Für uns gibt es Sie überhaupt nicht. Sie haben keine Papiere, wer weiß, wer Sie sind. Also kurz, für uns belgische Behörde gibt es Sie überhaupt nicht. Und wenn Sie es dennoch geben sollte, dann bitte nicht bei uns. So. Ja, da bin ich für Sie wohl bloß so eine Art Gespenst. Richtig, Mann, ja. Eine Art Gespenst, ganz richtig, ja. Und bloß, weil die Tuscaloosa rausgegangen ist? Nee, weil Sie keine Papiere haben. Keinen beglaubigten Namen, keine Staatsangehörigkeit. Sehen Sie zu, dass Sie wieder Papiere kriegen und wieder ein richtiger Mensch werden. Bis dahin sind Sie jedenfalls für uns nicht vorhanden, verstehen Sie? Die Welt hat ihre Ordnung. Sie ist in Staaten aufgeteilt. Und wer zu keinem Staat gehört, wer nicht beweisen kann, dass er zu einem gehört, der gehört nicht in die Welt. Erst kommt der Staat, dann kommen Sie. Aber sagen Sie, Herr Kommissar, ich dachte immer, der Staat wäre für die Menschen da und nicht umgekehrt. Nun werden Sie nicht noch frech. Straten. Herr Kommissar. Bringen Sie den Kerl an die Grenze, Sie wissen Bescheid. Jawohl, Herr Kommissar. Und Sie lassen sich nicht wieder in Belgien sehen, verstanden? So sperren wir Sie ein. Wir schmeißen den Schlüssel weg. Also los, Straten. Jawohl, Herr Kommissar. Los, kommen Sie mit. Ich? Ja, Sie. Nee, ich will ja gar nicht weg. Hier haben Sie nichts zu wollen. Ach, lassen Sie mich doch los. Keine 10 Pferde bringen mich nach Holland. Das werden wir ja sehen. So, nun passen Sie mal auf, Mann. Sehen Sie da drüben das Licht? Ja, da rechts von dem Baum. Psst, nicht so laut, Mensch. Ja, rechts von dem Baum. Das ist schon Holland. Sie gehen also jetzt geradeaus auf das Licht zu und noch ein Stück weiter, bis Sie an die Bahnschienen kommen. Wenn Sie so weit sind, dann sind Sie schon über der Grenze. Sie werden keinen Grenzbeamten treffen, um diese Zeit sind hier keine, das weiß ich. Da gehen Sie also die Schienen lang, bis Sie zur Bahnstation kommen. Ist bloß eine kleine Station. Von da können Sie dann morgen früh einen Zug nach Rotterdam kriegen. Müssen dem Schaffner sagen, Rotterdam, der Klaas. Das ist holländisch. Aber ich habe doch gar kein Geld. Was? Gar keins? Nee, es hat doch alles die schwarze Dame behalten. Die in Antwerpen, wissen Sie. Die ist ja überhaupt schuld. Lassen Sie mich doch in Ruhe mit Ihren Weibergeschichten. Hier haben Sie 5 Gulden. Damit können Sie gut bis Rotterdam kommen. Und hier haben Sie auch noch ein paar Zigaretten. Mann, gib her, den ganzen Tag habe ich noch nicht. Sein. Ja, warum denn bloß? Wir sind doch keine Spitzbuben. Nö, ich bin von der Polizei, aber die in Holland brauchen uns ja nicht gerade zu hören. Sonst nehmen die sie gleich wieder hops. Oh, ich sag Ihnen einfach, die belgische Polizei hat mich zu Ihnen hier nach Holland geschickt. Das Maul werden Sie halten, verstanden? Das wird Ihnen nämlich keiner glauben. Ach so. Ach so ist das. Und dann lassen Sie sich nicht wieder in Belgien sehen. Die haben ja gehört, was Ihnen der Kommissar gesagt hat. Sie kriegen Zuchthaus, wenn Sie sich hier wieder sehen lassen. Lebenslänglich. Ich warne Sie also. Und nun hauen Sie mal ab. Einen Augenblick noch. Ich habe da noch eine Frage. Die ist mir eben noch eingefallen. Was meinen Sie denn eigentlich, wenn ich in Rotterdam mal zum Konsul gehe? Der muss mir doch neue Papiere geben. Der pfeffert Sie raus, wenn Sie sich nicht ausweisen können. So, nun hauen Sie ab, verstanden? Ja. Also, bye-bye. Hauen Sie ab und lassen Sie sich nicht wieder blicken, verstanden? Ja, aber das mit dem Konsul, das versuche ich doch. Seien mal. Sie doch still, Mensch. Der wird dir was. Wo haben Sie denn Ihr Seefahrtsbuch? Verloren, Herr Konsul. Mhm. Haben Sie einen Pass? Nee, nie gehabt. Ja, sagen Sie, guter Mann, was wollen Sie denn dann eigentlich hier? Sehen Sie, Herr Konsul, ich dachte, dass Sie doch mein Konsul wären und dass Sie mir dann helfen könnten, wieder ein Seefahrtsbuch zu kriegen, dass ich wieder ein Schiff kriegen kann. Ja, aber wieso denn gerade ich? Sie sind doch mein Konsul. Ich, Ihr Konsul? Mein Lieber, das müssen Sie mir erst mal beweisen, dass ich Ihr Konsul bin. Ja, aber Sie sind doch amerikanischer Konsul und ich bin doch Amerikaner. Ja, das bin ich allerdings. Aber ob Sie Amerikaner sind, ja, das müssen Sie mir erst mal beweisen. Papiere, Papiere. Ja, Sie müssen Papiere vorweisen können. Wir sind doch auf der Tuscaloosa. Ja, das sagt mir gar nichts. Können Sie mir überhaupt beweisen, dass Sie auf der Tuscaloosa gefahren sind? Nee. Na, sehen Sie, was wollen Sie denn dann eigentlich hier? Und wenn Sie mir schon beweisen könnten, dass das mit der Tuscaloosa stimmt, das sagt gar nichts. Sie wissen ja selber, dass es sogar Hottentotten auf amerikanischen Schiffen gibt. Aber sagen Sie mal, warten Sie mal, mein Lieber. Sagen Sie mir doch mal, wie Sie eigentlich hierher nach Rotterdam kommen. Die Tuscaloosa hat Rotterdam doch gar nicht angelaufen. Nee, Antwerpen. Ja. Und wie kommen Sie nach Rotterdam? Die belgische Polizei hat mich über die Grenze abgeschoben. Also, dann kommen Sie mir bloß nicht mit solchen Geschichten, Mann. Sowas tut keine Polizei. Fangen Sie mir bloß nicht an, Geschichten zu erzählen. Da sind wir gleich geschiedene Leute. Beruhigen Sie sich nur, Herr Konsul. Ich sag's ja gar nicht nochmal. Ich will ja bloß ein Schiff. Ein Schiff. Ohne Papiere ein Schiff. Und da kommen Sie zu mir? Aber wo soll ich denn Papiere herbekommen, wenn Sie mir keine geben? Ja, was geht denn das mich an, wo Sie Ihre Papiere herkriegen? Na, da könnte ja jeder kommen. Da hätten Sie eben besser aufpassen müssen. Na, Herr Konsul. Ich glaube, ich bin nicht der Erste, der seine Papiere verloren hat. Da haben schon ganz andere Leute ihre richtig, Papiere. Richtig, aber die hatten noch Geld, mein Lieber. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich. Aufs Geld kommt es an. Na, wer hat denn was von Geld gesagt? Das waren eben andere Leute als Sie. Leute, die sich ausweisen konnten, die ein Zuhause hatten, eine richtige Adresse. Leute, die ein Gewicht im Staate hatten. Oh. Und mit mir können Sie keinen Staat machen, was? Naja, ist schon gut, Herr Konsul. Ist schon gut. Na, missverstehen Sie doch nicht immer gleich ja, alles. Ich verstehe Sie schon ganz gut, Sie Herr Konsul. Sie werden schon wieder ein Schiff kriegen, Mann. Kopf hoch. Wird schon alles wieder gut werden. Ja, ja. Haben Sie denn noch Geld, Mann? Woher denn? Na, sehen Sie. Das hätten Sie mir auch gleich sagen können. Hier. Damit Sie mal wieder was in den Leib kriegen. Und ein Bett heute Nacht. Danke, Herr Konsul. Aber lassen Sie sich raten, Mann. Erzählen Sie nie mehr solche Geschichten von der Polizei. Die hält den Staat aufrecht, hält Ordnung. Die macht keine dunklen Geschäfte und schiebt keinen über die Grenze ab. Verstehen Sie? Sehen Sie das Licht dort hinten? Das links von dem Baum? Psch, leise, Mann. Ja, das links von dem Baum. Das ist schon über der Grenze in Frankreich drüben. Sie gehen also jetzt geradeaus auf das Licht zu und noch ein Stück weiter, bis Sie an die Bahnschienen kommen. Madonna. Also das verstehe ich jetzt nicht mehr, Senior. Sie waren doch in Rotterdam beim Konsul. Und jetzt sind Sie schon wieder an der Grenze. Ja, natürlich, das war's ja gerade. Ich war kaum beim Konsul rauskommen auf der Straße, da stand schon wieder so ein Polizist da und fragte mich nach meinen Papieren. Und abends war ich schon wieder an der Grenze, an der belgischen. Und wie ich nach Belgien kam, da stand da so ein Grenzwächter, der hat mich gleich wieder geschnappt. Da haben sie mich dann in der nächsten Nacht an die französische Grenze gebracht. Aber das ist ja furchtbar, Senior. Na, und ob das furchtbar war? Aber Sie dürfen mich nicht immer unterbrechen, Sir, sonst will ich ja nie fertig mit erzählen. Aber das ist ja furchtbar. Naja, also wie wir da im Dunkeln an die französische Grenze kamen, da sagt der belgische Polizist zu mir... Also wenn Sie da an das Licht kommen, da sind Sie schon über der Grenze. Und wenn da so ein Franzmann... Kommt keiner, ich weiß Ihr Bescheid. Sie gehen dann also weiter, immer in derselben Richtung bis zu den Bahnschienen. Und von da können Sie morgen früh einen Zug kriegen. Naja, aber ich habe gar kein Geld. Das hat mir doch die schwarze Dame... Lassen Sie mich doch mit Ihrer schwarzen Dame in Ruhe. Gar kein Geld? Nee, kein Cent. Dann nehmen Sie hier. Hier. 20 Francs. Können Sie ein ganzes Stück weit mitkommen. Und lassen Sie sich nicht wieder hier blicken. Nee. Machen Sie ab. Augenblick mal, ich hätte nämlich noch eine Frage, Herr Wachtmeister. Was denn noch? Ich wollte Sie nämlich noch fragen, warum ich denn nun nicht hier bleiben darf. Die in Holland haben mich doch erst hierher geschickt. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Mann. Holland ist nämlich ein anständiger Staat, verstehen Sie? Das ist ein Land für richtige Staatsangehörige. Und Belgien auch. Und die Ausländer, die herkommen, müssen richtige Papiere haben und auch Staatsangehörige sein. So? Und was bin ich denn? Sie sind ein Individuum. Mein Lieber, ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie auch Polizist sind, Frechheiten können Sie sich trotzdem nicht erlauben. Was denn für Frechheiten? Na, das mit dem Individuum. Das ist ein Polizeiausdruck. Für solche Leute wie Sie, die keine Papiere haben. Ich bin aber kein Individuum, verstehen Sie? Ich bin ein Mensch, genauso gut wie jeder andere, auch wenn ich keine Papiere habe. Was sind Sie? Mensch? Wissen Sie, was Sie sind? Ein Aufrührer, ein Umstürzler. Mensch kann jeder sagen. Staatsangehörige brauchen wir. Richtige Papiere müssen Sie haben, verstanden? Ja, ja. Nur hauen Sie ab. Ja, geh ja schon. Und fahren Sie möglichst weit weg mit der Eisenbahn, damit Sie nicht wieder zu uns rüber abgeschoben werden. Und lassen Sie sich nie wieder sehen. Nee, bestimmt nicht. Darauf können Sie sich verlassen. Das hat mir gereicht. So, die Fahrkarten bitte. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön. Hey, Sie, Monsieur. Ja. Kann ich mal Ihre Fahrkarte sehen? Ah, morgen, morgen. Morgen, Monsieur. Ihre Fahrkarte, bitte. Ach so, meine Fahrkarte, ja. Warten Sie mal. Hier, bitte. So, Dankeschön, Monsieur. Wo wollen Sie denn hin? Ich? Ach so, ich wollte hier bloß so ein Stückchen mit. Ja, aber Ihre Fahrkarte geht ja bloß bis Cambrai. Cambrai? Ja, da wollte ich auch hin. Mir mal so ein bisschen ansehen. Da sind wir aber schon lange drüber raus. Nächste Station ist schon Paris. Ach du liebes Bisschen. Da muss ich ja direkt verschlafen haben. Paris? Ja, Paris. Herrgott, Paris. Ja. Aber wissen Sie was, lieber Herr? Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Paris ist doch interessanter als Cambrai. Da werde ich mir eben Paris ein bisschen angucken. Ja, das können Sie natürlich. So, das kostet 61 Franc nachlösen. Oh, aber hören Sie mal, lieber Herr. Ist aber keine Kleinigkeit. Na, ist auch eine ganz schöne Strecke. Also 61 Franc, wenn ich bitten darf. Ja, aber so viel habe ich ja gar nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Nicht? Das kann man sich aber auch leicht denken, dass nicht jeder Mensch so einfach 61 Franc alle Tage bei sich führt. Ja, was machen wir denn da? Gibt es denn da nicht eine Möglichkeit, einen Ausgleich? Ich meine, eine Art der Verrechnung? Da brauchen Sie keine Bange haben. Da haben wir schon eine Art Ausgleich. Das verrechnen wir schon. Und so bestrafe ich Sie denn im Namen der Französischen Republik wegen Eisenbahnbetrugs zu 10 Tagen Gefängnis. Haben Sie Einwände, Angeklagter? Nee, Einwände nicht. Abführen. Erster Tag. Einlieferung, Baden, Untersuchung, Zellenverteilung. Zweiter Tag. Abermals Personenfeststellung und Eintragung in dicke Bücher. Nachmittags Empfang beim Gefängnisgeistlichen. Dritter Tag. Ich werde gefragt, ob ich schon mal Schürzenbänder angenäht habe. Ich sage, nein. Vierter Tag. Ich bekomme Schere, Nadel und Faden ausgehändigt. Fünfter Tag. Sonntag. Sechster Tag. Bekomme meinen Platz im Arbeitshaus. Siebter Tag. Werde einem Gefangenen vorgestellt, der mir zeigen soll, wie man Schürzenbänder annäht. Achter Tag. Der Gefangene zeigt mir, wie man's macht. Neunter Tag. Erfahre, dass morgen der 10. Tag ist. 10. Tag. Nähe am Vormittag ein Schürzenband an. Der Aufseher prüft es, 1 Stunde lang. Nicht gut angenäht. Muss wieder abgeschnitten werden. Am Nachmittag. Und so entlasse ich Sie hiermit. Besten Dank, Herr Gefängnisdirektor. Haben Sie Beschwerden über die Behandlung während der Haft? Nö, im Gegenteil, Herr Gefängnisdirektor. Gut. Kann ich nun gehen? Ja, das können Sie. Das heißt, Sie wissen, dass Sie innerhalb von 15 Tagen das Staatsgebiet der Französischen Republik zu verlassen haben? Nö, wieso? Das weiß ich nicht. Steht hier unter Ihrem Gerichtsurteil. Und wieso, wenn ich mal fragen darf? Weil Sie keine Papiere haben. Ach so, das stimmt, habe ich nicht. Aber sagen Sie, Herr Gefängnisdirektor, wo soll ich denn nur noch hingehen? Ich war doch schon überall. Ach, mein Lieber, die Welt ist doch so groß. Das ist sie. Da haben Sie recht. Das ist sie ganz bestimmt. Das ist sie bestimmt. Sie finden schon einen Platz für Ihr ferneres Wohlergehen. Das haben Sie aber schön gesagt, Herr Direktor. Schönen Dank. Die Welt ist also groß genug für mein ferneres Wohlergehen. Hui, Sie haben ja aber einen richtigen Schreck eingejagt, Herr Oberst. Ich bin Sergeant. Nichts für ungut. Sagen Sie mal, Herr Sergeant, wie heißen denn die Berge da drüben? Was? Das sind die Pyrenäen. Das sind aber ganz imposante Erhebungen, was? Das sind sie. Was machen Sie hier? Ich bin Tourist. Haben Sie die Schilder nicht gesehen? Was denn für Schilder? Da, am Straßenrand. Nö. Papiere? Tja... Mein lieber Herr. Na, dann kommen Sie mal mit. Schon wieder. Mann, Mann, Mann! Was haben Sie bloß angestellt? Ist das denn so schlimm, Herr Leutnant? Schlimm, ach Mann, schlimm, das ist ja gar kein Ausdruck. Haben Sie denn die Schilder nicht gesehen? Nee, Herr Leutnant. Was soll denn da drauf gestanden haben? Sagen Sie mal, was auf den Schildern steht, Maurice. Festungsgebiet. Und dann klein drunter, wer innerhalb des Festungsgebietes angetroffen wird, wird gemäß Paragraph 281b ohne Verhandlung innerhalb 24 Stunden standrechtlich erschossen. Und dann wieder groß, der Kommandant. Ja. Hören Sie mal, das ist aber ein Ding. Das ist aber ein bisschen doll gleich, was? Und sagen Sie, Herr Leutnant, ist der noch in Kraft, der Paragraph 218? 281b. 281b. Natürlich ist er noch in Kraft. Hier steht's ja, hier im zweiten Absatz. Innerhalb 24 Stunden. Standrechtlich. Und da lässt sich gar nichts gegen machen? Nein, nichts. Und nun ist heute auch noch Sonntag. Ach, da schießen Sie wohl nicht. Sonntag. Ja, doch, doch, das hat nichts zu sagen. Aber der Kommandant kommt erst Montag früh wieder. Da muss ich es machen lassen. Och, wissen Sie, Herr Leutnant, das ist aber wirklich egal für mich, wer das machen lässt. Aber mir ist es nicht egal. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Nee, habe ich auch noch nicht mitgemacht. Das ist ja furchtbar. Rauchen Sie wenigstens? Ja, danke, Herr Leutnant. Hm. Haben Sie Hunger? Aber tüchtig, das können Sie mir glauben. Sie ahnen gar nicht, was man seinem letzten Tag für einen Hunger hat. Mann, haben Sie Nerven. Das ist doch kein Spaß. Um Gottes Willen, Herr Leutnant. Spaß? Nee, das darf kein Spaß sein, das mit dem Essen. Ich habe nämlich wirklich Hunger. Schmeckt's? Hallo, Herr Leutnant. Direkt delikat. Hab mein Leben lang noch nicht so gegessen. Gibt's das hier jeden Tag bei Ihnen? Nein, Mann. Das habe ich extra für Sie bestellt. Das ist Sonntagsessen für Offiziere, Doppelportion. Sehen Sie, habe ich mir doch gedacht. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass das eine Extraportion ist. Sehr verbunden, Herr Leutnant. Hab sowas noch nie gekriegt. Ja, essen Sie doch weiter. Ja. Wissen Sie, Herr Leutnant, wissen Sie, wenn ich immer so ein Essen gekriegt hätte, dann wäre ich vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden. Ein guter Mensch. Ah, ein guter Mensch. Aber so... Melde, Herr Leutnant, Kommandant ist gekommen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann brauche ich das wenigstens nicht mehr machen zu lassen. Auch Ihnen hätte ich es aber nicht weiter übel genommen, Herr Leutnant. Nach dem Essen nicht. Leutnant Carpentier meldet sich als wachhabender Offizier. Besondere Vorkommnisse in dieser Mann... Ja, hab schon gehört. Sie sind das also? Jawohl, Herr Kommandant. Bin ich. Sagen Sie mir, Sie Unglücksmensch, wie kommen Sie bloß hierher? Tja, Herr Kommandant, das muss eine Fügung gewesen sein. Hat wohl so sein sollen. Sie sind Holländer, nicht wahr? Nein, ich bin Deutscher, Bosch. Und waren Offizier in der deutschen Armee? Nein, ich war den ganzen Krieg im Gefängnis. Wegen Spionage? Nein, sondern weil die Deutschen glaubten, ich würde nicht erlauben, dass sie Krieg machten. Hätten Sie denn das verhindern können? In Deutschland haben sie das geglaubt. In welchem Gefängnis haben Sie denn da gesessen? Südfalen. In welcher Stadt? In Deutschenburg. Nie was davon gehört. Ja, ist auch ein ganz geheimes Gefängnis. Selbst in Deutschland kaum bekannt. Hat der Mann ein Foto bei sich? Zeichenmaterial? Nein, Herr Kommandant. Und wo sind Sie über die Grenze gekommen? Bei Straßburg. Und da hätten Sie ja über den Rhein schwimmen müssen. Ich meine Saarburg. Ja, und was haben Sie hier in Frankreich gemacht? Beim Bauern gearbeitet. Und wo wollten Sie jetzt hin? Nach Spanien. Und was wollen Sie denn in Spanien? Ja, sehen Sie, Herr Kommandant, jetzt wird es Winter und in Spanien ist es so hübsch warm. Aha. Also nach Spanien wollten Sie? Ganz recht. Aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil ich jetzt erschossen werde. Und wenn ich Sie jetzt nicht erschießen lasse, versprechen Sie mir dann, dass Sie dann so schnell wie möglich nach Deutschland zurückgehen? Nein. Nein? Nein, lieber erschießen. Sehen Sie, Herr Kommandant, Deutschland hat den Krieg verloren und muss jetzt bezahlen. Und ich will nicht mitbezahlen. Junge, das hat Sie gerettet. Ich will nicht sagen, warum, damit Sie nicht alle kommen, aber jetzt darf ich Sie gehen lassen. Was meinen Sie, Carpentier? Ich halte die Auffassung des Herrn Kommandanten für die allein richtige. So, Mann, jetzt werden Sie unter Bewachung zur Grenze gebracht und dann lassen Sie sich hier nicht wieder sehen, verstanden? Jawohl, Herr Kommandant. Also hauen Sie ab sofort. Ja, ich... Noch was? Ja, ich hätte noch eine Frage an den Herrn Leutnant. Ja, fragen Sie. Sagen Sie, Herr Leutnant, ich habe noch kein Abendbrot. So kam ich nach Spanien. Ja, Gott im Himmel und alle Heiligen, das ist ja furchtbar. Ja, das ist ja ganz furchtbar, was Sie da alles erlebt haben. Das ist ja gar nicht vorzustellen. Ja, und seitdem sind Sie nun bei uns? Nee, Sir. Das war noch vor 3 Jahren. In der Zwischenzeit bin ich zur See gefahren. Da haben Sie also Ihre Papiere doch noch wiederbekommen? Nee, ohne Papiere. Ja, geht denn das? Ja, das geht. Über welche Reederei denn? Bei gar keiner Reederei. Das ist eine ganz besondere Sorte von Schiffen. Ach so, da gibt's besondere Schiffe für Seeleute ohne Papiere. Ja, da gibt's so eine besondere Sorte. Und jetzt machen Sie sozusagen Urlaub. Urlaub. Ja, kann man auch so nennen. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich bin arbeitslos. Harry. Hab's nicht mehr ausgehalten auf meinem letzten Kasten. Ja, manche Kapitäne müssen aber auch zu schlimm sein. Nicht bloß die Kapitäne. Das Schiff auch. Die Mannschaft auch. Alles. Na, dann erholen Sie sich aber erst mal richtig, ehe Sie wieder losfahren. Kann ich nicht. Hab doch kein Geld. Ja. Wenn ich Ihnen was vorschießen darf? Was sind Sie bloß für eine Art von Polizist? Man ist doch schließlich auch Mensch. Oh, seien Sie still. Nichts von Mensch. Das dürfen Sie nicht sagen. Ist verboten. Haben Sie doch gehört. Sie sind ein Aufrührer, ein Umstürzler, wenn Sie von Mensch reden. Ja, aber was wollen Sie denn dann machen? Nee. Behalt mal deine paar Kröten. Hast ja auch nicht viel. Ich gehe wieder an Bord. Heute Abend vielleicht. Auf den großen Amerikaner, der da vorn festgemacht hat? Nee. Ach so, auf den Passagierdampfer aus Liverpool. Wollen es mal fein haben, was? Nee, auf den auch nicht. Ja, aber sonst ist doch gar kein Schiff hier. Doch, ist. Hinten im Kohlenhafen. Ach, aber das ist doch kein Schiff, was da hinten liegt. Das ist doch bloß ein Haufen Dreck und Rost. Das ist die besondere Sorte von Schiffen, die ich brauche. Madonna. Da rate ich ihn aber von ab. Nee, lassen Sie mal. Das ist schon das Richtige für mich. Ich weiß da Bescheid. Wollen wir mal hingehen? Ja, aber da rate ich Ihnen wirklich von ab, Senior. Das ist er. Ein Haufen Rost und Dreck, habe ich nicht gesagt? Y. Können Sie den Namen lesen, Sir? Nee, zwei Buchstaben bloß. Y, O. Das andere ist gar nicht mehr zu lesen. Nur eine Flagge hat er auch nicht. Doch, doch, da hinten. Ach, das ist doch bloß ein Fetzen, ein paar Fransen, sonst nichts. Keine Farbe. Das ist schon die richtige Nationalität für mich. Und da wollen Sie wirklich? Ich kann doch nicht länger. Hey! Ain't you sailor? Yes. Want a job? Herrje, Senior, das scheint ja ein Mensch zu sein. Ich hab gedacht, das wäre eine Vogelscheuche. Was will denn der von Ihnen? Was für ein Job? Ja, ich hab wirklich gedacht, das wäre eine Vogelscheuche. Nee. Ist schon so eine Art Mensch. Kenn ich schon. Ja, was will denn der von Ihnen? Fragt, ob ich Arbeit haben will. Was sind Sie denn? Matrose? Nee, Stalker. Fein. Brauchen wir gerade. Da rate ich Ihnen aber wirklich von ab, Senior. Gerade eine Maschine gebrauchen wir welche. Wann geht ihr denn raus? Gleich. Wohin wollen Sie denn? Nach England. Haben Sie mal Schwein. Wir haben ein Stück Gut für Liverpool an Bord. Sie können da abmustern. Lassen Sie mal lieber, Senior. Was zahlt ihr denn? Englisch Geld. Und das Essen? Reichlich. Tja, dann muss ich wohl. Lassen Sie lieber, Senior. Ich rate Ihnen ab. Geht nicht, Sir. Bye. Wir sehen uns schon wieder. Lassen Sie lieber. Na, was ist? Na, komm schon. Und lassen Sie es gut gehen, Sir. Es geht gleich los. Ja, ich komme ja schon. Bye, bye. Hasta la vista, Senor. Jackson Square, im sonnigen New Orleans, im fernen Louisiana. Mein Mädel glaubt, ich liege mehr. Sie steht nicht mehr am Jackson Square, im sonnigen New Orleans. Louisiana. Doch ich lieg nicht an einem Riff, ich fahre auf dem Totenschiff, so fern von New Orleans, so fern von Louisiana. Sir. Guten Abend. Kennen mich wohl nicht mehr. Sie? Woher? Ach, Senior. Madonna. Sind Sie es denn wirklich, Senior? Aber Madonna, wie sehen Sie denn aus? Fein. Was? Sind Sie noch auf diesem Schiff, auf Ihrer Jorike? Sie haben damals nicht abgemustert? Ich meine, Sie wollten doch in England... Wir waren ja gar nicht in England. Aber der hat's doch gesagt, diese Vogelscheuche damals. Ja, der hat noch mehr gesagt. Hat alles nicht gestimmt. Nur, dass wir gleich ausgelaufen sind. Sonst hat nichts gestimmt. Können Sie sich noch erinnern, dass ich ihn gleich abgeraten habe, als ich diesen Kasten sah, diese Jorike? Mit der ist nicht gut Salz lecken, habe ich gesagt. Ja, das stimmt. Das haben Sie gesagt. Aber können Sie sich auch erinnern, dass ich Ihnen mal was von einer Laus erzählt habe, die von Ihrem Rad runtergefallen war? Richtig, Senor. Das weiß ich noch. Sehen Sie? Aber ich will mich noch gar nicht beruhigen, wie Sie aussehen, Senor. Haut und Knochen. Und nur noch Fetzen auf dem Leib. Tja, ist ein Elend. Wollen Sie denn nun hier an Land bleiben? Wo denn? Ja, denn wo liegt denn Ihr Schiff? Oh. Sir, wenn Sie ein paar Perseden locker haben, dann heben wir einen zusammen. Gut, gehen wir darüber in die Kneipe. An nichts haben die sich gehalten, was sie versprochen hatten. An nichts. Das heißt, eigentlich hatten sie ja gar nichts versprochen. Ich war nur reingefallen auf das Gerede. Ja, wir liefen ja auch gleich aus, damals. Ja, ja, ich habe sie gesehen. Und kaum waren wir draußen, musste ich zum Kapitän hinauf, zum Anmustern. Das ist ein Schwein. Mensch, schon eine Stimme wie 1000 Schufte zusammen. Und rechts von ihm stand die Vogelscheuche, die Sie ja gesehen haben. Wissen Sie, wer das war? Was der an Bord vorstellte? Das war der zweite Ingenieur. Ingenieur nennt sich sowas. Ja, der stand neben dem Alten und guckte ihm über die Schulter, wie der meine Personalien in die Musterrolle schrieb. Sie sind der neue Trimmer? Trimmer? Nee, ich bin Heizer. Von Heizer habe ich nichts gesagt. Das ist richtig, aber ich habe gefragt und Sie haben mit Ja geantwortet. Was ist denn das nun, Mr. Dills? Ich denke, ist alles in Ordnung. Ja, also ich will sofort aussteigen, Captain. Ich denke nicht daran, als Trimmer zu fahren. Ich werde mich bei der Hafenpolizei beschweren. Sie haben versucht, mich zu shanghaien. Wer hat sich shanghaied? Ich? Das ist eine unverschämte Lüge. Mr. Dills, damit will ich nichts zu tun haben. Das haben Sie auszubaden. Ich habe gesagt, wir brauchen noch Maschinenpersonal. Richtig, das haben Sie gesagt. Gehören Trimmer nicht zum Maschinenpersonal. Allerdings, aber ich habe... Na, dann ist ja alles in Ordnung. Dann hätten Sie eben Heizer sagen müssen. Können wir also schreiben. Wie heißen Sie? Piep, piep. Nationalität? Ägypten. Ägypten. Die Heuer für Trimmer ist 70 Peseten. Was? 70 Peseten? Haben Sie das nicht gewusst? Ich habe angemustert für englische Heuer. Mr. Dills. Was ist denn das nur wieder, Mr. Dills? Habe ich Ihnen vielleicht englische Heuer versprochen? Allerdings, Sie haben mir englische Heuer zugesagt. Schreien Sie nicht so, Mann. Wie ist das nun, Mr. Dills? Ich bin das endlich leid. Von englischer Heuer habe ich gar nicht gesprochen, Sir. Doch, doch, haben Sie. Das kann ich beschwören. Schwören Sie bloß kein Meineid. Englisch Geld, habe ich gesagt. Dann ist wohl auch das in Ordnung. Wo wollen Sie abmustern? Im nächsten Hafen. Das können Sie ja nicht. Sie haben für Liverpool gemustert. Ja, und Liverpool ist ja der nächste Hafen. Na, ich habe für Griechenland deklariert, aber ich habe meine Absicht geändert. Ich gehe nach Marokko. Sie haben gesagt, Liverpool, und ausdrücklich erwähnt, dass ich in Liverpool abmustern darf. Kein Wort wahr. Ich habe gesagt, wir haben ein Stück Gut für Liverpool. Und er könne abmustern, wenn wir nach Liverpool gehen. In Ordnung, das stimmt. Wir haben 8 Kisten für Liverpool. Ölsardinen, glaube ich. Wenn ich mehr kriege, dann gehe ich nach Liverpool eher nicht. Wollen Sie nun Ihren Namen hier drunter setzen? Unter das Papier? Nee. Wie Sie wollen. Dann unterschreiben Sie bitte, Mr. Dills, als Zeuge. Das genügt. Ja, geben Sie her, Captain. Ich unterschreibe selber. Ist ja nun doch alles vorbei. Na, sehen Sie. Nun gehen Sie in den Kesselraum hinunter, treten Sie Ihren Dienst an. Bist du der Heizer? Ja. Wie heißt du denn? Krikor. Und du? Lasky. Wie heißt denn du? Piep, piep. Bist du auch Heizer? Nee, Trimmer. Wir sind beide zusammen auf Wache hier. Es ist schlimm hier, was? Das wirst du ja sehen. Uns essen? Fraß, noch nie genug. Geld kriegst du auch nicht. Immer bloß ein paar Kröten Vorschuss, den Rest beim Abmustern. Aber abmustern kannst du nicht, sonst geht dein Geld flöten. Doch, kann ich. Ich will in Liverpool. Da komme ich ja nie hin. Na, dann woanders. Hast du Papiere? Nee. Na, also. Glaubst du, dass ein Seemannsamt dich abmustern lässt, wenn du keine Papiere hast? Habt ihr auch keine Papiere? Nee. Was bist denn für ein Landsmann? Und du? Ich war mal ein Amerikaner. Mann, dann bist du aber der erste Yankee, dem es so geht. Hab noch keinen getroffen. Ich war mal Deutscher. Bei uns gibt's mehr von unserer Sorte. Hast deine Papiere auch verloren? Nee, ich habe in Oberschlesien gewohnt. Aber wie das polnisch wurde, war ich auf See. Und nun erkennen sie mich beide nicht mehr an. Der Deutsche nicht und der Polen auch nicht. Und du, Gregor? Bin aus Armenien. Uns haben die Türken rausgeschmissen. Und dann bin ich nirgendwo mehr reingekommen. Geht's allen so hier an Bord? Allen. Hat keiner Papiere mehr. Doch, der zweite Ink. Die darf er aber keinem zeigen. Lauter Tote. Sind für die Welt draußen alle tot. Kein Arzt kümmert sich mehr um uns. Können uns nirgendwo an Land mehr sehen lassen. Wir sind ein richtiges Totenschiff, die Jorrecke. Weißt du, was ich mal gelesen habe in einem Buch? Früher in Rom, da haben sie so einen Zirkus gehabt. Und sind alle Leute reingegangen und haben zugeguckt. War aber kein Zirkus mit Elefanten und einer Seiltänzerin. Nee, nee. War ein Zirkus mit Menschen. Lauter solche wie wir. Gladiatoren nannten sie die. Und die mussten sich gegenseitig im Zirkus totschlagen. Die Leute haben zugeguckt und geklatscht. Die Damen auch. Aber bei uns guckt keiner zu. Die gucken alle weg. Du, Lasky. Hm. Ich hab Hunger. Du auch? Ja, ich auch. Lasky. Hm? Ich will dir mal was sagen, Lasky. Was denn? Weißt du, was für eine Ladung wir im Raum haben? Nee, ist ja verschlossen. Ich habe aufgemacht. Weißt du, was drin ist? Nee, was denn? Kisten. Hab zwei aufgemacht. Was waren drin? Konserven. In beiden. So? Ich habe ein paar Dosen mitgebracht. Na, zeig mal. Na, warte mal, hier steht's ja drauf. Marmelade. Zeig mal die große. Corned Beef. Mach dir mal eine auf, was? Ja. Oh, das ist richtige Marmelade. Das ist ganz gut. Oh, war ein guter Gedanke von mir, was? Lasky? Hm? Weißt du was? Das Zeug schmeckt aber komisch. Ja. So nach Stauferfett. Ja, die Kerne sind auch noch drin. Hier, du, warte mal. Warte mal. Du, da sind keine Kerne. Du, Lasky, guck mal her. Weißt du, was das ist? Was denn? Patronen sind das. Für Browning. Kannst du sehen? Ja, das ist aber ein Ding. Mach die andere auch mal auf. Ja. Muss die Wurst rausschütten. Siehst du? Auch. Was ist denn das? Browning. Passt zu den Patronen. Mensch, das ist aber ein Ding. Die Schweine. Und in den Papieren steht Pflaumenmus. Ja, und die Schweine machen Krieg damit. Welche Schweine? Ach, weiß ich. Gibt immer welche, die Krieg machen und solche Pflaumenmuspatronen brauchen. Und uns sagen sie, der Mensch muss Moral im Leibe haben. Und die Welt ist ja so groß, lieber Freund. Ja, bloß die selber. Für die ist sie zu klein. Die haben nicht mal mehr Platz für uns ein. Aber wenn sie es für gut befinden, dann morden sie und machen Grübbel und rauben die Kinder von den Müttern und nehmen den Frauen die Männer. Die machen den Staat und pusten ihn auf wie einen Luftballon. Und dann steht da am Himmel der Luftballon. Und alle müssen ihn anschauen und nachreden. Das ist unser Staat, das ist unser neuer lieber Gott. Seht doch, was wir für einen schönen neuen lieben Gott haben. Seht doch. Und die Schweine, die den Luftballon aufgepustet haben, die stehen beiseite und reiben sich die Hände und machen Gebote und Gesetze. Und wenn es ihnen passt, schmeißen sie alle über den Haufen. Und wenn sich einer wundert, dann nehmen sie ihre bunten Fahnen und wedeln sie den Leuten vor der Nase rum, bis ihnen ganz schwindelig wird und sagen, das muss so sein, wir müssen jetzt ein bisschen Krieg machen, bloß ein bisschen. Der neue liebe Gott will es so, der Luftballon. Und die Leute stehen still und wagen nicht, den Mund aufzumachen und gehen in den Krieg. Und dann dauert die Schweinerei Jahr und Jahr und keiner kommt zurück. Ja, und wir liefern den Pflaumenmus dazu. Mit Steinen, mit kleinen Messingkernchen, die eine ganz kleine Bleikugel obendrauf haben. Das machen wir. Wir bringen ihnen ins Haus, was sie brauchen. Ja, weil wir sonst Hunger krepieren, wenn wir es nicht tun. Du, Lasky. Hä? Ich war mal oben. Die Küste ist schon zu sehen. Berge? Ja, ziemlich hoch. Das ist Marokko. Und eine ganze Menge Segel sind auch zu sehen. So kleine, wie die Araber haben. Die werden wohl kommen und sich die Ladung holen. Den Pflaumenmus mit Kernen. Und wenn ein Wachschiff kommt? Kommt keins, ist noch nie eins gekommen. Aber wenn eins kommt? Der Alte lässt sich nicht kriegen. Ja, sind aber schneller als wir, die Wachboote. Trotzdem. Und wenn es schießt? Ja, schießt es eben. Und wir? Na, denkst du denn, dass du so schnell hier unten rauskommst, wo alles so verbaut ist? Das ist dem Alten doch egal. Und wenn sie den Alten dann kriegen? Das ist dem Reeder doch egal. Der hat die Jorrige ganz schön versichert, kannst du mir glauben. Wo wohnt denn der Reeder? Weiß ich nicht, weiß kein Mensch. Na, der muss doch irgendwo sitzen. Sicher? Im Clubsessel. Ich geh mal rauf, Pippi. Hol was zu trinken. Ich muss mal Luft holen. Ja, geh mal zu, Gregor. Ja, geh mal. Ich pass schon auf die Feuer auf. Mein Gott. Mein Gott, ein Dampfrohr ist geplatzt. Gregor, Gregor. Na, da oben, hörst du ihn? Ja, wo denn? Na, da oben vom Schott, hörst du nicht? Du stell doch ab. Ja, wo ist denn das Ventil? Ja, ich mach selber. Ist ja nichts zu sehen, vor lauter Dampf. Gib mal einen Engländer. Was los? Was los da? Halt die Fresse, Ing. Siehst du ja. Mistkram, alles verrottet, alles Mist. Jetzt ist das Aas abgebrochen. Was ist denn los? Lass ihn! Ach, hau ab, du Schweißer, schmeiße dich ins Feuer. Ja, was ist denn? Das ist deine Schuld, alles verrottet, du Hund, du. Das ist ihn. Das werde ich ihn anschreien. Ach, hau ab, sonst kommt noch was. Du, warte mal, lass die. Hier sind noch Ventil. Hier, ich hab's gleich. Ja, aber Krieko ist nicht mehr hier. Ist nur noch rausgekommen. Na, Gott sei Dank. Nee! Hier ist er! Gregor! Komm mal her, Pippi! Geh mal nach, vorsichtig! So, leg ihn mal hin! Der ist ja kochend. Kochendes Wasser in den Klamotten. Gregor! Weißt du was, Pippi? Was denn? Der ist ja tot. Ja, was denn, Senior? Sag, was meinst du denn? Was ist denn? Gibst du noch eine Buddel aus? Aber das ist ja... Da können Sie doch nicht bleiben. Das ist ja die Hölle. Aber das muss doch mal ein Ende haben. Ach, ein Ende. Ja. Sir, wissen Sie, was schlechtes Wetter ist? Regen, ja. Nicht bloß Regen. Sturm. Hurrikan. Wissen Sie da was von? Nein, habe ich noch nie erlebt. Aber das muss furchtbar sein. Kann ich Ihnen sagen, ist furchtbar. Das brummt in der Takelage. Das brummt in der Takelage wie eine Bassgeige. Ja, und die Wogen, die sollen ja wie Häuser werden so hoch. Werden sie auch. Ja, wie hört sich denn das bloß an? Das muss ja furchtbar sein. Wie sich das anhört? Denken Sie sich mal ein Dutzend Trommeln. Die wirbeln alle durcheinander. Und dann kommt das näher und näher und... immer lauter. Und dann kommt noch eine Posaune dazu. Und dann kommt das immer näher und näher. Und dann ist es da. Und dann wird alles weiß und gischt. Und sie sehen nichts mehr und hören nichts mehr. Und dann wieder die Trommeln. Und die Posaune. Und immer wieder und immer wieder. Und das hört nicht mehr auf und hört nicht mehr auf und wird immer höher und furchtbarer. Und die Seen, die werden wie Berge und kommen und kommen. Und mitten in all dem Entsetzen und Weltuntergang, mittendrin, da schwimmt dann die Jorrike. Madonna. Lasky. Das ist aber ein Wetter, Lasky. Was denkst du denn, Lasky? Ja, das ist ein Wetter. Lasky. Ja? Mensch, Lasky. Jetzt weht's schon 48 Stunden so. Ja. Und an Deck sieht's aus. Ich war mal oben. Alles zerschlagen über Bord. Nichts mehr. Das glatte Deck. Nur die Luken noch. Alles glatt sonst. Ob sie das lange macht? Weiß nicht. Ist auch egal. Die Luken, das halten die Luken nicht mehr lange aus. Glaube ich nicht, Lasky. Ist egal. Aber wenn das die Luken nicht mehr aushalten... Lasky! Was ist? Die Luken, die sind eingeschlagen. Und das Schott? So, ist es soweit. Das Schott hält auch nicht. Komm, Lasky. Lasky, raus hier, ja, komm. Ja, ja, ja. Na komm doch, Mensch, das macht die nicht mehr lange, du. Lasky, komm hierher. Komm. Ja, Piep. Festhalten, Lasky, halt dich fest. Wo sind denn die anderen? Keinen gesehen. Du, was ist denn das, worauf wir liegen? Ich glaube, das Kartenhaus da von der Jorke. Die Jorke. Ja, nur ist sie weg. Und die anderen auch. Ich glaube. Wir bist denn da drauf gekommen, auf das Kartenhaus da? Du weißt auch nicht. Komm, auf einmal nehme ich aus dem Wasser. Gut, dass du mich auch raufgezogen hast. Piep. Ja? Heißt er eigentlich richtig so? Eigentlich heiße ich Bill. Ich sage aber weiter Piep, was? Ja, das tun wir. Ich glaube, ich habe einen Arm gebrochen, Piep. Ich kann nicht mehr lange festhalten. Warte mal, du. Ich bin nicht fest. Besser so? Ja, ist besser. Du, Lasky. Ich glaube, der Krieger hat's besser gehabt. Bei dem ist es schnell gegangen. Der war auch tot dann. Na und wir? Ich glaube, es flaut ab, Piep. Warum lachst du denn? Ich muss gerade dran denken. Jetzt brauchen wir nämlich keine Papiere mehr. Und kein Konsul und kein Hafenamt. Du, Piep, da ist ja die Jorrige. Die ist ja gar nicht untergegangen. Ja, da unter dem Stern, siehst du? Nee, wo denn? Ja, doch, ganz deutlich, siehst du? Jorrige! Jorrige! Jorrige! Wenn wenigstens nicht Nacht wäre. Muss ganz ruhig sein, Lasky. Sonst verlierst du zu viel Kraft. Die brauchen wir doch zum Festhalten. Ja, festhalten, gut festhalten. Ich mag nicht sterben, Piep. Aber Lasky, Mensch. Ach, Piep, wenn doch alles bloß Elend und Dreck. Ich atme doch noch. Ich mag nicht. Ob wir wenigstens die Sonne noch aufgehen sehen, Piep. Lasky, festhalten! Festhalten!